Also ich habe mir heute ganz viel Informationen über Auslandsaufenthalt geholt und über Studium im Ausland und so, weil ich auch noch nicht so genau weiß, was nach dem Abi kommen soll. Und habe erstmal geguckt, ja, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also ich habe mich im Sozialwesen informiert und ich habe jetzt halt einfach mal die verschiedenen Richtungen kennengelernt und jetzt muss ich mir daheim eben alles durchblättern und mir genauer noch verinnerlichen. Einfach mal gucken. Also habe noch gar keine Ahnung, was ich später mal machen will und deswegen, das werde ich jetzt zu Hause mal durcharbeiten und vielleicht ist was dabei, was mich interessiert. Abitur und dann von der Qual der Berufswahl. Eine Sendung von Ursula Wegener. Frühjahr 2004. Erschöpft, mit den Rücken an die Glaswand gelehnt, hocken einige junge Frauen auf Bänken und Boden des Messefoyers Karlsruhe-Forchheim. Die Messe, Einstieg Abi, findet hier zum ersten Mal statt und ist auf Anhieb ein Renner. 14.000 Besucher kommen innerhalb der 2 Öffnungstage. An die 180 Aussteller präsentieren sich. Private und staatliche, deutsche und internationale Hochschulen, Sprachschulen und Businessakademien, Design- und kunstgewerbliche Schulen. Große Firmen werben um Nachwuchs, ebenso Versicherungen, Banken und Studentenverbindungen. Und natürlich bieten Beratungsbüros jeder Couleur ihre Dienste an. Vom Begabungscheck über die ideale Bewerbungsmappe bis hin zum Coaching beim Vorstellungsgespräch. Diese sogenannten Bildungsmessen boomen auch andernorts. Denn nur wenige Monate vor ihrem Schulabschluss blicken viele Abiturienten noch völlig hilflos in die Zukunft. So beobachten es Aussteller. Was wirklich auffällig ist, ist, dass viele junge Leute noch gar nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Und auch nach mehrmaligen Nachfragen hat man gemerkt, das Bild wurde nicht klarer. Man merkt ja an dem enormen Zuwachs dieser Informationstage, auch dass Universitäten machen das, Unternehmen machen Tag der offenen Tür und so weiter, dass Jugendliche da Orientierung brauchen. Auch die Lehrer zum Beispiel kommen zu uns an den Stand und sagen, bei uns in der Schule spielt das eine viel zu geringe Rolle, diese ganze Berufs- und Studienwahl. Das alles bestätigt auch natürlich, dass es tatsächlich diese Orientierungslosigkeit zunächst mal gibt bei den Schülern. So ist es auch bei Lukas, Lena und Martin vom Karlsruher Helmholtz-Gymnasium. Sie bereiten sich gerade auf Abitur und Berufswahl vor. Ich habe in meinem Kopf eine Liste, aber einen festen Schluss habe ich noch nicht gefasst. Medizin, BWL, Jura. Ich habe auch einen alten Traum, Bühnenbildner zu werden, der steht natürlich auch drauf. Ich kann schon Dinge ausschließen. Also ich tendiere im Moment zu Geisteswissenschaften. Im Prinzip warte ich momentan auf so eine Eingebung. Besorgt beobachtet das Institut der Deutschen Wirtschaft, dass die Zeiträume zwischen Abitur und Studium immer länger werden. Die Unternehmen fordern zunehmend jüngeren Nachwuchs. Bildungsgänge stellen sich darauf ein. Das Gymnasium mit dem 8-jährigen Zug, die Hochschulen mit den 6-semestrigen Bachelor- und den 10-semestrigen Masterstudiengängen. Und die Abiturienten konterkarieren diese Entwicklung, indem sie ihre Berufsentscheidung immer weiter hinauszögern. Sie reisen erst einmal nach Neuseeland, belegen einen Sprachkurs oder versuchen, sich durch Schnupperpraktika zu orientieren. Viele probieren Studienfächer aus und wechseln sie dann wieder. Manch Älterer begrüßt das als notwendige Horizonterweiterung und Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung. Doch in Wirtschaft und Politik klagen viele über eine mangelnde Zielstrebigkeit der jungen Leute. Dirk Werner, der beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln das Referat Berufsausbildung leitet, hat dafür 3 Erklärungen. Zum ersten haben wir eine höhere Unsicherheit. Also es ist nicht mehr die Lebensstellung, die mit einer Studienwahlentscheidung getroffen wird, sondern es gibt sehr viele Veränderungen später im Berufsleben, die man eben meistern muss. Wir haben zum zweiten unglaublich viele Möglichkeiten, was Berufs- und Studienwahl angeht. Also die Bandbreite der Berufe wird immer breiter. Und zum dritten haben wir sicher auch höhere Anforderungen in der Berufswelt, auch für Hochschulabsolventen. Die Jugend der Informationsgesellschaft ist überfordert? Ja, von der Flut der Information und dem sich ständig ändernden Ausbildungsangebot, meint Dirk Werner. Die Vielfalt der Berufe steigert sich, weil wir immer mehr in der globalen, vernetzten internationalen Wirtschaft konkurrenzfähig sein müssen und die Unternehmen müssen darauf reagieren. Das heißt, für viele Mittelständler, sie müssen sich ihre Nischen suchen und das erfordert eben meistens sehr spezialisierte Qualifikationen von den Arbeitnehmern. Und wir beobachten diesen Trend auch im Hochschulbereich, der bildet diesen Bedarf der Wirtschaft auch ab, indem Studienrichtungen stärker zusammenwachsen, indem immer mehr Qualifikationen aus verwandten Bereichen auch wichtig werden. Zum Beispiel muss der Ingenieur heute eben auch dem Betriebswirt erklären können, was er da macht und eben nicht nur das technische Fachvokabular benutzen, sondern das auch verständlich ausdrücken können. In ihrer zunehmenden Praxisorientierung bilden immer mehr Studiengänge solche spezialisierte Anwendungen ab. Zum Beispiel das Bauingenieurwesen. Die Hochschulen bieten Hochbau, konstruktiven Ingenieurbau, Stahlbau, deutsche und internationale Studiengänge. Rehabilitation Engineering beinhaltet Bausanierung und Infrastruktur. Das gibt es nur an der Fachhochschule Dresden. Structural Engineering befasst sich mit Bauen im 21. Jahrhundert. Das bietet die Uni Cottbus. Vielleicht aber wäre die Uni Stuttgart da noch interessanter. Sie besitzt ein auf den hochaktuellen Glasbau ausgerichtetes Institut. Zur Vielfalt der Fächer kommt die der Ausbildungswege, deren Namen und Verläufe sich auch noch nach Bundesländern unterscheiden. Allein in Baden-Württemberg, sagt Susanne Heiser, Berufs- und Studienberaterin bei der Agentur für Arbeit in Stuttgart, gibt es diverse Wege. Wenn man das in Kategorien einteilt, sind es 9 große Wege, die ich beschreiten kann. Studium an Berufsakademien, an Fachhochschulen, an öffentlichen Fachhochschulen, an der Kunstakademie, an der Pädagogischen Hochschule, an den Universitäten. Und dann gibt es noch private Ausbilder und dann die Lehre natürlich, die betriebliche Lehre, in die wir ja auch vermitteln. Das heißt, Sie haben in extremem Maße als Abiturient die Qual der Wahl. Es gibt für Abiturienten weit über 1000 Berufe. In den Schulen liegen Hefte und Broschüren aus, die darüber informieren. Im Internet gibt es dazu mehrere umfangreiche Suchmaschinen. Und wer sich bei der Agentur für Arbeit beraten lässt, der bekommt standardmäßig 1,5 Kilo Papier mit auf den Heimweg. Extremer Dünndruck. Lukas hat vor nur einem dieser Bücher kapituliert. Wir haben letztes Jahr ein ungefähr 1000-seitiges Werk für umsonst von der Schule bekommen, in dem sämtliche Studiengänge, die es in Deutschland gibt, drin standen. Ich habe dieses Buch mal aufgeschlagen und dann wieder zugeschlagen und weggelegt, weil ich einfach gedacht habe, welche Informationen gibt mir dieses Buch? Es gibt mir Informationen, dass man Finno-Ugristik, das ist die finnische und ungarische Sprache und Kultur, studieren kann. Aber es hilft mir nicht wirklich bei der Entscheidung, in welches Feld will ich denn überhaupt mal gehen, bevor ich dann sage, in diesem Feld gibt es welche Angebote. Aber es ist nicht allein die Angebots- und Informationsvielfalt, die den Abiturienten den Entschluss so schwer macht. Sie fühlen sich auch von der Schule nicht ausreichend auf den Ernst des Studiums vorbereitet. Man möchte jetzt von sich sagen, auf diesem Gebiet bin ich talentiert und auf diesem Gebiet bin ich talentiert und auf diesem Gebiet bin ich talentiert, weil man in der Schule im Prinzip gut damit zurechtkommt. Aber man muss sich klar machen, dass das im Prinzip kein Kriterium ist. Denn in der Schule, das ist für durchschnittlich intelligente Leute gedacht, selbst im Gymnasium, da kommt man eigentlich zur Rande mit den meisten Fächern, egal ob man da jetzt eine besondere Begabung hat. Ich muss sagen, ich habe im Moment auch gar nicht so wirklich Lust, mir Gedanken darüber zu machen, was ich nach dem Abitur mache, weil erstens bin ich gerade so involviert mit dem Gedanken, naja, im April ist dann das Abi. Also schulisch gesehen mache ich ja da sehr meinen Fokus drauf. Und andererseits möchte ich einfach auch noch die Schulzeit voll und ganz auskosten. Und da möchte ich nicht unbedingt Gedanken, was jetzt nach dem Abitur kommt, mit reinmischen lassen. Das ist schwierig, das unter einen Hut zu kriegen. Ich denke auch, dass es so ein bisschen so der Zeitgeist von unserer Gesellschaft ist, dass man sich so viele Möglichkeiten, wie es geht, offen lässt und so viele Freiheiten, wie es geht. Und das spiegelt sich ja dann auch bei der Entscheidung, was ich mal später im Leben mache. Kultusministerien und Schulen sehen sich nicht in der Pflicht, den Schülern Berufsentscheidungsstrategien beizubringen. Schließlich handle es sich um erwachsene Leute, die da entlassen würden. Dennoch kooperieren auf freiwilliger Basis 50% der Gymnasien mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. Manchmal, wie im Karlsruher Helmholtz-Gymnasium, steht sogar ein Berufsberatungslehrer als ständiger Ansprechpartner zur Verfügung. Schulleiter Hugo Oettinger beobachtet trotzdem, gerade unter seinen besten Schülern, eine gewisse Unentschiedenheit. Wenn ich die Situation vergleiche, in der ich vor vielen Jahrzehnten gewesen bin, da war auch klar, dass man mit dem Abitur, wenn man nicht zur Bundeswehr musste, wusste, ich gehe nach XY und studiere das Fach Z. Da gab es vielleicht auch finanzielle Hintergründe, denn meine Eltern wären nur unter großen Mühen in der Lage gewesen, mich ein Jahr lang noch auszuhalten. Da hieß es einfach, du studierst Mathe und Physik, das kannst du, und dann fängst du halt mal an und dann guckst du. Ne? Auch Uwe Möller, der stellvertretende Leiter des Karlsruher Helmholtz-Gymnasiums, kommt ins Szenieren. Vielleicht machen wir, wenn dann überhaupt, einen großen Fehler, dass es manchmal so ist, dass sich die Schüler bei uns zu wohl fühlen. Das heißt, es ist irgendwo schon so ein behütetes Wolkenkuckucksheim, aus dem man dann relativ unsanft entlassen wird. Und so stehen die Abiturienten dann plötzlich in der Stuttgarter Agentur für Arbeit im Büro der Berufsberaterin Susanne Kühn nach dem Motto: Huch, die Schule ist fertig. Jetzt muss ich mich ja um meinen Beruf kümmern. Also das, denke ich, das ist ein Problem auch des Gymnasiums, dass man bis zum Abi ackert und guckt, dass man möglichst sein Abi gut schafft und das Thema Berufswahl oft auch ausgeblendet ist. Und danach kommt dann so ein Erschrecken, jetzt geht's ja irgendwie um mein Leben und ich muss mich ja um was entscheiden und was mache ich denn jetzt? Dann bleibt den Berufsberaterinnen nichts anderes übrig, als einen Standardkatalog abzufragen. Welche Neigungen hat der oder die Ratsuchende? Welche Interessen? Welche Fähigkeiten? Was will er oder sie nicht? Zum Beispiel lange studieren oder von zu Hause weggehen? Wurden Eltern und Familie schon zu Rate gezogen? Und was haben sie gesagt? Ein halbes Jahr vor ihrem Abitur kommt Sandra zur Berufs- und Studienberaterin Susanne Heiser. Guten Tag, Sie sind zum ersten Mal bei uns, ist das richtig? Sandra ist gekommen, weil sie keine Ahnung hat, was sie machen will. Haben Sie denn Lieblingsfächer? Ja, zum Beispiel Rallye, das habe ich als Neigungsfach, das macht mir eigentlich ganz Spaß. Und BK, Psychologie, gefällt mir. Gibt es so Kröten, also gibt es Fächer, die Sie schon abwählen konnten, die Sie nicht mochten, die Ihnen schwerfallen? Gerade naturwissenschaftliche Fächer fallen mir schwer, aber da konnte ich eigentlich nur Physik abwählen. Deutsch, haben Sie noch Englisch oder welche Sprache? Englisch. Englisch. Deutsch kommt drauf an, welches Thema. Englisch geht aus. Ich hatte noch Spanisch und Latein. Alles geht einigermaßen, außer Mathe. Wie geht es Ihnen mit den Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde? Finde ich auch eigentlich relativ interessant. Mhm. Also gerade Geschichte machen wir jetzt halt Nationalsozialismus und sowas. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ja auch mich betrifft und unser Land, also Gemeinschaftskunde eigentlich auch. Ja, ich freue mich, dass Sie jetzt gesagt haben, das interessiert mich, weil mich nicht so sehr die Noten interessieren, sondern mehr, ob Sie dem Fach wirklich was abgewinnen können, persönlich. Mhm. Wie sieht denn Ihre Freizeit, sofern Sie sie jetzt gerade noch haben, wie sieht die aus? Was machen Sie da gerne? Auch Sandras Freizeitverhalten ist indifferent, abgesehen von einem Job als Schuhverkäuferin. Und aus welchen Medien informiert sie sich? Ja, also hauptsächlich durch Fernsehen, weil Zeitung lesen ist jetzt nicht unbedingt immer drin. Das ist ein bisschen zu viel. Mhm. Lesen allgemein? Wenn mir die Zeit das erlaubt, dann ja, mehr Romane eigentlich. Susanne Heiser setzt sich mit Sandra an den Computer, um auf der Website Berufe.net der Agentur für Arbeit ein paar Ausbildungsgänge konkreter anzuschauen. Sandra hat ein bisschen Interesse an fremden Ländern gezeigt. Ob vielleicht Tourismus-Management-Assistentin in Frage käme? Dass sie gern mit Menschen umgeht, bringt einen Ausflug in die therapeutischen Berufe. Ihre Liebe zu BK, zur bildenden Kunst, könnte das Fach Design begünstigen. In jedem Fall wird die junge Frau in die Hefte, Bücher und Internetprogramme zur Selbstinformation eingewiesen. Ein Aufblitzen in ihren Augen ist nicht festzustellen. Wer so schwimmt, dem ist schwer zu helfen. Ganz wichtig sei es dann, rät Susanne Heiser, das persönliche Umfeld zu Rate zu ziehen. Die Eltern, die Geschwister, die Menschen, die einen gut kennen, die Freunde, die wissen ziemlich viel über mich. Und durch Gespräche mit den Menschen, die mich am besten kennen, kann ich oft auch sozusagen rausfinden, was könnte denn zu mir passen? Oder wo sehen denn andere? Habe ich ein besonderes Talent dafür? Auch Lehrer haben da sicher ihren Stellenwert als Ratgeber. Die sagen vielleicht zu einem Schüler, du bist jetzt nicht der Überflieger, aber du kannst dich auch nach einer 5 wieder aufrappeln und in der nächsten Arbeit eine 2 schreiben. Das kann nicht jeder. Da gehört auch eine mentale Stärke dazu, eine psychische Stärke. Das können auch solche Dinge sein, an die man selbst gar nicht denkt, die aber ein wichtiger Faktor sein können bei einer Berufswahlentscheidung. Talent bedeutet nicht automatisch Neigung. Und Neigung beweist noch lange kein besonderes Talent. Natürlich gibt es Dinge, die einem leichter fallen. Und auf diesen Gebieten kann sich eine Neigung schneller und besser entwickeln als auf anderen. Dazu muss das Talent aber bereits erkannt und ausprobiert worden sein. Wer nie eine Geige in der Hand hatte, kann schließlich nicht wissen, dass er fürs Geigespielen prädestiniert ist. Und das Kind zweier Geisteswissenschaftler wird kaum Gelegenheit haben, schon im frühen Alter seine Liebe zum Lokomotivbau zu entdecken. So bekommen die vielen Ratlosen heute kommerzielle Begabungsanalysen angeboten, mehr oder weniger gut aufbereitet auf psychologischer Basis. Auf den Bildungsmessen wird dafür geworben. Thomas von Kraft vom Münchner Institut Young World arbeitet mit der Methode der meisten Anbieter. mit einem wissenschaftlichen Fragebogen, der also Fähigkeiten, Interessen und Erfahrungen von Jugendlichen erfasst. Sehr detailliert, sind also über 180 Items. Die werden verglichen mit einer großen Berufsdatenbank. In dieser Berufsdatenbank sind 99% aller ausgeübten Berufe enthalten. Diese Berufe haben ein ganz individuelles Anforderungsprofil. Das wird abgeglichen mit dem des oder der Jugendlichen. Und dann bekommt der oder die Jugendliche die Berufe oder die Studiengänge, die am allerbesten zu seinem Profil passen. Also wir bekommen als Rückmeldung, dass die Jugendlichen eine Menge damit anfangen können. Wir machen das mehrere tausend Mal pro Jahr. Die Berufsberaterin Susanne Kühn von der Agentur für Arbeit in Stuttgart ist von der Qualität dieser Begabungschecks wenig überzeugt. Nutzen kann man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich durch so einen Test mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist grundsätzlich positiv. Es ist so eine Art Persönlichkeitsbefragung. Was kritisch ist oft, was ich in Beratungen dann auch vorgelegt kriege, sind zum Teil ganz spezielle Berufsbezeichnungen, die dann vorgeschlagen werden. Das passt zu Ihnen. Das sind in der Regel computerausgewertete Tests. So und so viele Punkte ergeben den Beruf. Das heißt, was jetzt mit so einer Frage, was interessiert mich, wirklich jemand versteht, das wird gar nicht hinterfragt. Deswegen muss man mit den Ergebnissen oft sehr, sehr kritisch umgehen. Oder die Schüler kommen selber und lachen drüber und sagen, das passt überhaupt nicht zu mir. Wir führen solche Tests auch durch hier in der Berufsberatung. Die sind aber dann nicht so ergebnisorientiert, sondern gehen wirklich eher nach Berufsfeldern oder Richtungen. Also sind vorsichtiger und von daher für uns eigentlich effektiver. Der Zuspruch, den diese Tests erhalten, führt Susanne Kühn vor allem auf Unwissenheit und eine gewisse Bequemlichkeit der jungen Leute zurück. Das ist so eine Konsumhaltung. Ich brauche nur sozusagen mich zurückzulehnen und dann spuckt mir jemand aus, was ich werden soll. Und ich mache vorher einen kleinen Test. Und das funktioniert eben nicht. Und das ist auch ein wichtiges Thema in der Berufsberatung klarzumachen. Das ist wirklich auch eine Arbeit. Natürlich haben die Abiturienten alle ihre BOGI-Praktika gemacht, Berufsorientierung an Gymnasien. Jeweils eine Woche lang in der 10. oder 11. Klasse. Aber eine Woche ist zu kurz, um mitzumachen und sich in einen Arbeitnehmer hineinversetzen zu können. Was aber für die spätere Berufsentscheidung nützt, sind Ferienjobs, regelmäßige ehrenamtliche Arbeit, Hobbys, alles, was man über einen längeren Zeitraum durchhalten muss und was Gelegenheit gibt, die eigenen Fähigkeiten, Vorlieben und Schwächen zu prüfen. Die 19-jährige Katrin zum Beispiel arbeitet schon seit fast 2 Jahren bewusst an ihrer Berufsentscheidung. Also ich habe vor circa 1,5 Jahren ein gutes Buch gehabt. Da konnte ich mal so auf die Fährte gehen, was hatten meine Großeltern für Begabungen und meine Eltern. Und für mich war aber schon immer klar, dass ich unbedingt was mit Menschen machen möchte und mir jetzt nichts mit Maschinen oder in irgendeinem Büro oder so vorstellen könnte für mich. Katrin hat ihr BOGI-Praktikum im Sozialbereich gemacht und weitere Engagements daran orientiert. Ich bin ehrenamtlich tätig in einer freievangelischen Gemeinde und da auch im Kindergottesdienst und moderiere einen Jugendgottesdienst. Und dadurch habe ich dann halt auch gemerkt, dass ich zum Beispiel gut mit kleinen Kindern kann. Und es war auch so ein Gedanke, ob ich mal irgendwie in einer Gemeinde, in einer Jugendarbeit einsteige. Und da würde halt Sozialpädagogikstudium schon weiterhelfen und hätte auch mehr Möglichkeiten, wo man sich dann einsetzen kann. Katrin hat sich für ein Berufsakademiestudium entschlossen, also einen sehr praxisorientierten dualen Studiengang, währenddessen sie bereits bei einem Arbeitgeber unter Vertrag steht. Eine Wartezeit wird sie mit einem freiwilligen sozialen Jahr überbrücken. Dieses kann sie jetzt so auswählen, dass es ihr Studium schon vorbereitet. Damit erfüllt sie genau das, was sich heutige Personalchefs von den jungen Leuten wünschen. Also was schon wichtig ist, was ich eben Jugendlichen empfehlen würde, sich möglichst früh in unterschiedlichsten Bereichen auch außerhalb der Schule zu engagieren. Also das kann Musik sein zum Beispiel, das kann Sport sein, das können soziale Aktivitäten sein, Aktivitäten im Umweltschutz. Das wird zunehmend gefragt. Hier hat man auch die Gelegenheit, in bestimmte Bereiche schon hineinzuwachsen. Also mit Erfahrungen schon praktisch aus der Schule zu kommen und schon zu wissen, also das passt zu mir, da habe ich schon Kontakte geknüpft und so weiter. Und nicht erst anfangen, wenn es dann wirklich aktuell ist. Es ist wichtig, dass die Gymnasiasten bereits 2, 3 berufliche Stationen konkret kennengelernt haben und dass endlich dieses Bewusstsein in diese Richtung geht. Die Entwicklung der Bewerbung wird in die Richtung gehen, dass viel mehr über Praktikas eingestellt wird, dass die Unternehmen gerne die Leute direkt vor Ort, die bereits bei ihnen arbeiten, übernehmen. Betonen Thomas von Kraft vom Institut Young World München und Anja Weng vom Berliner Büro für Berufsstrategie. Eine Umfrage des Instituts für Wirtschaft hat ergeben, dass die Personalchefs nur zu 50% nach der fachlichen Qualifikation eines Bewerbers entscheiden. Die anderen 50% sind sogenannte Soft Skills, soziale Kompetenzen, emotionale Intelligenz. Herumschnuppern, Reisen, Au-pair-Aufenthalte, freiwilliges soziales Jahr, Jugendleitungsaufgaben sind also wichtig und sinnvoll. All das, was einen jungen Menschen zusätzlich reifen lässt. Sprachen schaffen wichtige Zusatzqualifikationen. Aber problematisch ist es, solche Unternehmungen nach dem Prinzip Hoffnung anzugehen, im Sinne von, es wird mir dabei schon ein Beruf über den Weg laufen. Viel zu stark, sagen die Berufsberater, orientieren sich die jungen Leute heute an den Marktchancen eines Berufes. Sie werden unter Umständen von ihren Eltern sogar dazu gedrängt. Dirk Werner, der Berufsforscher vom Institut der Deutschen Wirtschaft, hält das für falsch. Viele Prognosen, die auf dem Markt der Meinung sind, sind nicht unbedingt so hilfreich gewesen in der Vergangenheit. Wir sind da leider anderen Ländern stark hinterher, also USA, Kanada, Niederlande, die haben alle solche ausgefeilten Radarsysteme, Prognosesysteme, die auch relativ gut funktionieren. Nur das braucht längere Zeit, das wirklich zu evaluieren, um diese globalen Trends abbilden zu können. In den 70er Jahren waren es die Lehrer, die angeworben und dann nicht eingestellt wurden. In den 90er Jahren saßen die Maschinenbauer auf der Straße. Danach gingen die Studentenzahlen in den technischen Fächern zurück. Jetzt suchen die Betriebe verzweifelt nach Ingenieurnachwuchs. Zuletzt wurde Medienkommunikation in jeder Form empfohlen und Journalismusstudiengänge schossen wie Pilze aus dem Boden. Zurzeit werden die ersten schon wieder geschlossen. Denn unterbeschäftigte Journalisten gibt es wie Sand am Meer. Also darf man nicht nur studieren, wozu man Lust hat, sondern man muss es sich leisten. Es gibt Langzeituntersuchungen von unserem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Und diese Langzeitstudien belegen, dass die berufliche Zufriedenheit und auch der berufliche Erfolg am höchsten ist, wenn ich nicht über meine persönlichen Neigungen, Fähigkeiten, Interessen hinwegsetzend mich entscheide, sondern wenn ich gerade dieses zum Dreh- und Angelpunkt nehme. Wobei man aber durchaus berücksichtigen darf, dass die Wirtschaft zurzeit die sogenannten MINT-Berufe nachfragt. Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. Das Geheimnis der Lust am Beruf besteht darin, das Wunschfach arbeitsmarktgerecht aufzurüsten. Dazu eröffnet die von den Abiturienten beklagte Vielfalt an Studienangeboten gute Möglichkeiten. Die neuen sechssemestrigen Bachelorstudiengänge legen Fundamente, auf denen sich Spezialisierungen aufbauen lassen, bis zum Masterabschluss und durch parallele Kurzstudiengänge. Insofern werden sie von Berufsberatern und Berufsforschern begrüßt. Nur ist von allen Beteiligten nicht nur gründliche Information, sondern auch Kreativität und Flexibilität gefordert. Der Mut, Kunst mit Betriebswirtschaftslehre und Informatik zu kombinieren, Biologie mit Wirtschaftswissenschaften, Musik mit Verwaltungsrecht. Wenn sie hier bei irgendeiner Grundrichtung hätte ansetzen können, dann wäre Sandras Berufsberatung, kurz vor dem Abitur, effektiver gewesen. So aber war es schlicht zu spät. 3 Wochen nach dem Beratungsgespräch berichtet Sandra am Telefon: Also ich denke mal auf jeden Fall, dass ich in den Eventmanagement-Bereich gehen werde. Ich habe mich bei so einer Firma beworben, erstmal ein Praktikum zu machen, damit ich überhaupt ein bisschen reinschnuppern kann, nach dem Abitur, also in den Sommerferien noch. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald meine Zusage kriege und dann sieht man weiter. Sandra wird wertvolle Zeit zwischen Abitur und Ausbildung verstreichen lassen. Außerdem ist Eventmanagement zurzeit ein Mode- und Massenberuf. Es geht um Veranstaltungen aller Art, von der Geburtstagsparty bis hin zur Messepräsentation. Und die Konkurrenz wird riesig sein. Hätte Sandra sich früher gekümmert, vielleicht wäre sie dann auf eine originellere Idee gekommen. Auch neue Ausbildungsgänge und neue Zugangsbedingungen an den Hochschulen fordern die Abiturienten dazu auf, ihre berufliche Information spätestens 2 Jahre vor dem Abitur zu beginnen. Susanne Kühn: Zum einen fallen viele Bewerbungstermine schon in den Zeitraum Ende Klasse 12. Wer sich zum Beispiel für Berufsakademie interessiert, der muss sich mit dem 12er-Zeugnis schon bewerben. Aber auch wer denkt, ich mache ja sowieso Studium, da habe ich ja noch Zeit, sollte sich schon früher darüber Gedanken machen, denn an vielen Studiengängen sind mittlerweile Eignungstests eingeführt oder sonstige Aufnahmebedingungen, um die man sich schon vorm Abitur kümmern muss, um da nicht Zeit zu verlieren und das erste Semester später machen zu können. Neue Bildungspläne und projektbezogenes Arbeiten geben den Schulen die Möglichkeit, die Arbeitswelt in den Unterricht stärker einzubeziehen. Warum nicht einmal Strategien zur Berufsentscheidung selber zum Projekt machen in den Klassen 10 und 11? Parallel dazu wäre in den Ferien Zeit für Praktika. Ferienjobs könnten zum Schnuppern genutzt werden. In Klasse 13 stünde noch der Feinschliff an, Ausbildungswege, Hochschulen, Anmeldungen und Bewerbungen. Und zwischen Abitur und Studium bliebe schließlich noch Zeit, sich sozial zu bilden, zu tummeln, die Welt zu erkunden, einen Berg zu besteigen. So wäre es richtig. Denn die Abiturienten wissen: Talent, Engagement und Glück. Leistungswille, Tüchtigkeit und Ziele. Durchhaltevermögen und Flexibilität. Vielseitigkeit und Ehrgeiz. Das sind die Erfolgsfaktoren. Aber nur dann, wenn man auch den richtigen Beruf dazu gefunden hat. In SWR 2 Wissen hörten Sie Abitur und dann von der Qual der Berufswahl, eine Sendung von Ursula Wegener. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/wissen. Das Thema morgen um 8.30 Uhr in der Aula: brutal, unbegrenzt und unkontrollierbar. Wie neu sind die neuen Kriege wirklich? Winter im Schwarzwald, das war eine Klangcollage von Achim Bornhöft. SWR 2 Programmtipps. 19 Uhr SWR 2 Geistliche Musik. Auf dem Programm stehen Orgelwerke von Josef Gabriel Berger und August Gottfried Ritter sowie die Trauerchöre Opus 1, dirigiert von Georg Grün. Die mit Tränen säen von Gottfried August Homilius, Frieder Bernius leitet den Kammerchor Stuttgart und die Missa Dolorosa von Antonio Caldara. Thomas Hengelbrock dirigiert den Balthasar Neumann Chor und das Balthasar Neumann Ensemble. SWR 2 Geistliche Musik, 19 Uhr. 23.03 Uhr, SWR 2 vor Mitternacht. Deutscher Kleinkunstpreis 2005. Mit Gerhard Bronner, Hagen Räther, Günter Pahl und Lisa Polit. Sagen Sie mal Ihrem Mann dauernd, dass er schlecht in irgendwas ist. Das bleibt nicht ohne Folgen. Sagen Sie ihm doch einfach mal: Schatz, du bist schlecht im Bett. Glauben Sie, das bleibt ohne Folgen? Sehen Sie? Und genauso ist es mit Frauen in Führungspositionen. Wobei, wenn man zu einer Frau sagt: Für eine Frau hast du es jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht, dann soll die das ja schon als Kompliment auffassen. Das hieß in unserem Fall, wenn Ihr Mann Sie das nächste Mal fragt: Schatz, wie war ich? Sagen Sie doch einfach mal: Du, für einen Schlappschwanz hast du es jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht. SWR 2 vor Mitternacht, 23.03 Uhr.